Ein neuer Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, ein weiterer wissenschaftlicher Flashback. Wir sind ja bekennende Spätzubettgeher und Langschläfer und deswegen ist unser Thema heute der Schlaf. Und um das Ganze wissenschaftlich zu untermauern, haben wir uns Hilfe und Anregungen geholt aus dem wissenschaftlichen Magazin, das Schlafmagazin. Daraus wollen wir die eine oder andere Sache vortragen und euch gut in die Träume wiegen. Los geht's mit musikalischer Begleitung. Gary White, Dream Weaver. I've just closed my eyes again. Climbed aboard the Dream Weaver train. Trying to take away my worries of today. Dream Weaver. Entschuldigung. Für die Sendung haben wir uns viele, viele Anregungen gehört. Ich hatte es schon mal erwähnt, aus das Schlafmagazin. Das ist eine Zeitschrift, an der ziemlich viele Professoren, Wissenschaftler und Ärzte mitarbeiten. Es gibt auch eine Gesellschaft, eine deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin mit einem Vorsitzenden, Dr. Gerd Meyer, der auf einem Kongress Folgendes sagte: Der Schlaf müsste im Bewusstsein der Gesundheitspolitik und der Kostenträger also eigentlich ganz vorne stehen, tut er aber leider nicht. Tut er sehr wohl, beziehungsweise die Politik beschäftigt sich sehr wohl aktiv mit dem Schlaf. Jeder, der schon mal auf Phoenix die Übertragung einer Bundestagsdebatte gesehen hat, der kann da wunderbar sehen, dass da hin und wieder Abgeordnete eben mal so wegnicken. Und das heißt, sich aktiv mit dem Schlaf beschäftigen. Und vielleicht auch träumen. Hier sind Tangerine Dreams. Thank you. Solite von Tangerine Dream 1977, aufgenommen im Marabu Flashback mit Fischer und Göbel zum Thema Schlaf und Träume. Seit 1983, Göbel, trifft sich eine gemeinnützige Gesellschaft zur Erforschung der Träume jährlich, um die neuesten Erkenntnisse zum Thema Traum auszutauschen. Auch der diesjährige Kongress in Kerkrade in Holland mit 280 Besuchern spiegelte das breite Spektrum der Gesellschaft wider, die weltweit über 600 Mitglieder hat. Frank, haben wir so viele Hörer? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht schon, ja. Auf jeden Fall interessant für uns als Kunstfreunde. Es gab dazu eine Kunstausstellung und das Besondere an diesen Kunstwerken war, dass die Ideen dazu alle aus Träumen stammten. Genau wie dieser Flashback, den haben wir nämlich vorher komplett geträumt. Wir sind beim Thema Traum, hier sind Aerosmith. Every time that I look in the mirror, all these lines in my face getting clearer. The past is gone, it went back like dust to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the do's in life to pay. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got to lose to know how it goes. Auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music, der Flashback mit Fischer und Göbel, Träume und Schlaf. Damit sind wir bei der Kategorie Kein Flashback ohne Bowie. Hat uns diesmal keine großen Schwierigkeiten bereitet, etwas vom Meister zum Thema Träume oder Schlaf zu finden. Wir sind fündig geworden auf dem ersten Album. An Occasional Dream. I recall how it lives on the corner of the bed. with our eyes, of the sweetness in our lives, and tomorrow's a brief surprise. Some things we could do. In our madness, we burnt 100 days. Time takes time to pass, and I still hold some fishes to me, an occasional dream. But not really close our eyes. Clean the sheets of summer, making blue. Gently weeping nights. It was long ago, and I still can't touch your name. For the days of fate were strong for you. Danced you far from me. Your face in mine, I keep a photograph. It burns my wall with time. Time, an occasional dream. Kein Flashback ohne Bowie, das war er aus seinem ersten Album. Zu den Träumen und zum Schlaf gehört natürlich auch der Albtraum, und da gibt es eine Verhaltenstherapie, bei der der Patient seinen Albtraum aufschreibt, sich dann eine positive Version des Traums überlegt, diese schriftlich festhält und sich jeden Tag mindestens 5 bis 20 Minuten lang vorstellt. Sagt zumindest das Schlafmagazin. Weißt du, was einer meiner bevorzugten Albträume ist? Ich glaube, jeder Moderator kennt ihn. Das Mikrofon geht auf und ich kriege keinen Ton raus oder ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir fällt nichts ein. Wie jetzt? Wenn ich dir helfen kann, jetzt musst du dir das positiv überlegen. Du musst dir jetzt die positive Version vorstellen. Wäre jetzt so, das Mikrofon ist an und dir fällt einfach zu viel ein. Genau, das ist der gegenteilige Albtraum. Aber jetzt habe ich es wieder. Wir spielen 3 Titel zum Thema Träume am Stück. Von den Künstlern Rufus Wainwright, Al Green und Black Sabbath. The dream has come. thinking that you were gone, leaving me on my own. And you was there in some other's arms, giving away all my charms. And when I away, I want you here, filling my life with cheer. And when I come back, you won't be alone, 'cause I'll be at home. Say, love me, goodbye. Dreams and more. Hintereinander im Marabu Flashback drei Lieder über Träume von Rufus Wainwright, The Dream, Al Green, Oh Me Oh, My Dreams in My Arms und Tomorrow's Dream, Black Sabbath. Komisch bei Black Sabbath, ich weiß nicht warum, muss ich immer an so ein berühmtes Gemälde von Goya denken, dem spanischen Maler, der Schlaf der Vernunft gebiert ungeheuer, frag mich nicht wieso. Albtraum für alle Deep Purple-Fans, John Lord ist gestorben, King of Dreams, Deep Purple. We'll be right back. Hoppe, 2012 verstarb John Lord. Das ist der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, unverzichtbarer Bestandteil. Brecht hat recht, Göbel. Ich zitiere aus dem Gedicht, wie es war, die erste Strophe. Erst ließ Freude mich nicht schlafen, dann hielt Kummer nachts die Wacht. Als mich beide nicht mehr trafen, schlief ich. Aber ach, es bracht jeder Maienmorgen mir Novembernacht. In the tree, was it just a dream? I know, yes, I know, it seems so very real, it seems so real to me. Walk down the street to the heat-whispered trees. I thought I could hear. Somebody call out my name. As it started to rain, two spirits dancing so strange. Abakawa, Pusse Pusse. Abakawa, Pusse Pusse. Abakawa, Pusse Pusse. Ausgesprochen Rapid Eye Movement, was so viel bedeutet wie schnelle Augenbewegung, die man in den Traumphasen hat. Und das führt uns direkt zum Vater der Psychoanalyse, zu Sigmund Freud. Eines seiner großen ersten Werke ist natürlich die Traumdeutung. Und da wir hier bei Radio Marabu einer der letzten Leuchttürme des Wissenschaftsradios im deutschen Radio sind, haben wir uns überlegt, so eine Sendung zum Thema Schlaf und Träume ohne Sigmund Freuds Traumdeutung geht eigentlich überhaupt nicht. Und das hat uns dahin gebracht, dass man eigentlich die Traumdeutung, so ein wichtiges und bedeutendes und auch gut geschriebenes Werk, müsste man eigentlich komplett vorlesen. Das sind nicht ganz 750 Seiten, aber leider haben wir die Zeit nicht. Deswegen muss diese Sendung leider doch ohne Sigmund Freud bleiben. Vielleicht machen wir das ein anderem Mal, wenn wir weniger Spenden einnehmen und die GEMA-Gebühren nicht mehr bezahlen können. Was meinst du? Genau, dann wäre die Zeit gekommen, mal die Traumdeutung in Gänze zu verlesen. Jetzt spielen wir keine Musik mehr. Jetzt spielen wir aber Musik von den Beatles, I'm Only Sleeping. Sleeping von den Beatles von 1966, von einem der besten Alben der Popgeschichte, Revolver. John Lennon hat übrigens diesen Song geschrieben in einer Phase, in der er sich tatsächlich ständig erschöpft fühlte, nämlich nachdem die Beatles ihre Tourneen aufgegeben hatten. Und so ist dieser Song auf das Meisteralbum Revolver gelangt. Für John Lennon mag es nun zu spät kommen, aber im Schlafmagazin fand ich etwas zum Thema Entspannung kann man lernen, Göbel. Zum Beispiel, wer abends nicht einschlafen kann oder nachts wach liegt, weil ihm irgendwelche Gedanken durch den Kopf gehen, der sollte diese auf ihre Wichtigkeit hin überprüfen. Ist es wirklich etwas Bedeutsames, was ihnen den Schlaf raubt? Könnte ich mir vorstellen, Merkel bei der Euro-Rettung. Oder hier, sehr schön, knipsen Sie das Licht an. Und schreiben Sie es auf einen Notizblock, der sicherheitshalber immer auf dem Nachttisch bereit liegen sollte, damit Sie sich am nächsten Tag darum kümmern können, jetzt beruhigt einschlafen. Und noch ein ganz, ganz toller Tipp, stellen Sie sich eine wunderschöne, friedliche Landschaft vor. Also wir hätten es eigentlich eher mit einer Frau gemacht, aber wie gesagt, wir sind ja auch nicht die Experten. Stellen Sie sich eine wunderschöne, friedliche Landschaft vor oder gehen Sie in Gedanken Ihren letzten Urlaub durch. Solche angenehmen Bilder beruhigen und lassen Sie leichter in den Schlaf finden. Frauen sind viel zu aufregend, da kann man gar nicht einschlafen. Das war der Beweis, Radio Marabu ist nicht nur das Wissenschaftsradio im deutschen Radio, sondern auch richtig Ratgeber. Serviceorientiert, nicht wahr? Genau. Wenn das alles nicht hilft, dann gibt es noch eine gute Idee, finde ich, im Schlaf wandeln. Hier sind Ultravox und Sleepwalk. Schlaf und Träume geht es in diesem Marabu Flashback. Wir nehmen unterstützend das Schlafmagazin zu unserer Argumentation. Das war Sleepwalk von Ultravox aus den 80er Jahren. Und zum Schlafen gehört natürlich auch das Schnarchen. Wir selber schnarchen ja nicht, Fischer und Göbel. Unsere Freundinnen mögen da ihre eigenen Meinungen dazu haben. Aber das Schnarchen ist natürlich ein Problem, das viele, viele Menschen, sicherlich auch viele Marabu-Hörer betrifft. Es kann natürlich passieren, dass unsere Freundin Annette und Annette jetzt eine Sendung dazu machen wollen. Müssen wir unbedingt verhindern. Du hast doch das schöne Schlafmagazin zum Thema Schnarchen schon an der richtigen Seite aufgeschlagen. Genau, Schnarchen gab es schon immer, auch bei unseren Urahnen, also nicht Eltern, Großeltern, den richtigen Urahnen, die, wenn sie sich in ihren Höhlen zur Ruhe legten, muss ein höllisches Schnarchkonzert begonnen haben. Das war nämlich zu dieser Zeit lebensnotwendig. Die Männer mussten ihr schlafendes Rudel beschützen. Raubtiere wurden in der Nacht durch das grauenvolle Sägen und Röcheln abgeschreckt. Also wir schrecken nur unsere Freundin ab. Genau, da haben wir es mal wieder. Anne Clark machen wir jetzt. Sleeper in Metropolis. Conditioned air, conditioned, sedated breathing. The significance. The harder we fight, the higher the wall. Outside, the cancer city spreads like an illness. Its symptoms in cars that cruise to inevitable destinations, towed by the silent spotlight of society-created paranoia. No alternative could grow where love cannot take root. No shadows will replace the warmth of your contact. Love is dead in Metropolis. All contact through glove or partition. What a waste. The city, a wasting disease. In Metropolis, Anne Clark. Was natürlich Göbel für eine Sendung mit unseren Schnarchern sprechen würde, sie wäre GEMA-frei. Genau, egal wie musikalisch das Schnarchen auch klingen würde. Ich habe übrigens mal geguckt im Schlafmagazin nach berühmten Schnarchern und bin fündig geworden. Napoleon schnarchte, Orson Welles, George Roosevelt und Winston Churchill galten als Extremschnarcher. Roosevelt soll bei einem Krankenhausaufenthalt dermaßen laut geschnarcht haben, dass dies sämtliche Patienten im darüberliegenden Stockwerk mitbekamen. Und auch in der Gegenwart gibt es solche Probleme. Und auch in der Gegenwart gibt es solche Probleme offenbar, denn hier steht, Tom Cruise und Katie Holmes lösten ihr Schnarchproblem ganz pragmatisch. Da sein Schnarchen grauenhaft an ihren zarten Nerven nagte, schritt Cruise zur Tat und ließ sich ein Gästezimmer zum perfekt schallisolierten Raum umbauen. Genutzt hat es offenbar nichts, denn sie haben sich ja getrennt. Immer noch die beste Lösung. Und jetzt sind wir richtig drin im Boulevard. Frank, halt dich fest. Try sleeping with a broken heart, Alicia Keys. Passt gut zur Trennung von Katie Holmes und Tom Cruise. Until the end. und Göbel haben im Marabu-Flashback jetzt fast eine Stunde über das Thema Schlaf und Träume referiert und zitiert. Und zum Schluss gibt's noch was zum Thema Schlafkiller. Ein weiterer stark unterschätzter Schlafkiller ist Alkohol, der zwar das Einschlafen erleichtert, den Schlaf aber unruhig und unerholsam macht. Die schlafsteigernde Wirkung von Alkohol ist minimal, warnt Professor Steinberg, ärztlicher Direktor Pfalz-Klinikum für Psychiatrie und Neurologie. Ein kleiner Schlummertrunk tut gut und hilft uns vom Tag abzukoppeln, aber es sollte eben wirklich nur ein ganz kleiner sein. Unsere Erfahrung dazu? Wir haben ja kein Problem mit Alkohol, lediglich ohne. So denke ich das auch. Ich denke, wir können unseren Hörerinnen und Hörer eine schlaflose Nacht wünschen. Mit Insomnia. Faithless.